dies auch sei, hier muss ich rasten. Labung gab mir der Quell des müden Last machte leicht. Erfrischt ist der Mut, das Auge freut des Sehens selige so mir es lacht. wird dein Gatte nicht wehren. Der Bund in Basel erschnell. Gering sind sie, der Rede nicht wehrt, noch fügen des Leibes Glieder sich fest. Hätten halb so stark wie mein Arm Schild und Speer mir gehalten, nimmer floh ich dem Feind. Doch zerschellte mir Speer und Schild, der feine Meute hetzte mich müd. Gewitterbrunst brach meinen Leib, doch schneller als ich der Meute schwand die Müdigkeit mir. Sank auf die Lieder mir Nacht. Die Sonne lacht mir nun neu. Unseligen labtest du, Unheil wende der Wunsch von dir. Gerastet hab ich und süß geruht, weiter weg den Schritt. Fort, wenn ich Fuß und